ihr den Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim freien Sender Kombinat und auch zu hören als Austauschsendung bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle, Radio Tier in Chemnitz und seit 2014 auch neu Radio Störfunk, das ist irgendwo da Schwäbisch Hall, die Ecke ganz im Süden von Deutschland, auch da mag man den Sunday Service. Das gerade eben waren Pond, eine Band aus Australien, die haben mit Ho Bo Rocket vor kurzem eine ziemlich rocklastige Platte rausgebracht, wie wir gerade eben hörten. Der Sound, den gibt es dort vielfach zu hören. Giant Tortoise, der Track gerade eben von Pond. Konzerttipps gibt es nicht so viele heute, deshalb halte ich mich ein bisschen zurück und komme damit zuerst ungefähr eine halbe Stunde vielleicht. Weiter geht's mit Damon, ein Künstler, der italienstämmig ist, aber in Amerika aufgewachsen ist. Er heißt eigentlich David Del Conte und Damon, sein Künstlername von dem Album Song of a Gypsy, hier sein Track Poor, Poor Genie. Stopped at the Hoover Dam for a while. of sin. Life in the fast lane is playing on the radio. As we descend it in. Just like a sea of neon. From the backseat of a rental car. Spend the first night sleeping in the car park of some country and western bar. So if you give us $200, you just pay for the gas. Go check out the monuments and bring us back the documents. And we'll see you in 3 days' time. We'll stumble over the finish line. Your glass is half empty, mine's half full all the time. There's over 3,000 miles to go. Will we make it? I just don't know. If you see Kate, tell her that everything is fine. Guitars and cars, the open road was ours. The open road was ours. So if you give us $200, you just pay for the gas. Go check out the canyon, remember the deadline. We can look back on this. We've pulled over to the hard shoulder. We can look back on this when we're older. When we've pulled over to the hard shoulder. Better if we drive. We can look back on this when we're older. Better if we drive. When we've pulled over to the hard shoulder. We can look back on this when we're older. Better if we drive. When we pulled over to the hard shoulder. Das war doch mal eine ordentliche Portion, weiß ich nicht, Rockmusik oder Country Rock, wie nennt man sowas. Das waren Wynton Marshalls, die hier wirklich uramerikanisch klingen von ihrem Sound her. Aber wo kommt die Band her? Haltet euch fest. Vier Spunde aus Edinburgh, also aus dem tiefsten Schottland sozusagen. Aus Schottland kommt also nicht nur Indie-Pop und jazzige Sachen, sondern auch eigentlich amerikanische Musik, die nichts mit englischen Wurzeln zu tun hat. The Long Haul heißt das Album von den Wynton Marshalls und Drive Away, der gerade eben gehörte Track. Wo wir schon mal bei, ich sag mal, exotischen Ländern sind, auch Italien ist immer so ein bisschen Überraschung gut. Aus Italien kommt Teresa Maschiani, die hat mit ihrem Album Shine gerade eben eine Platte veröffentlicht, die auch aufhorchen lässt. Hier der Titeltrack. Shine on the windows. Oh. Tja, das war Teresa Masciana mit ihrem Track Shine. Auf dem gleichnamigen Album singt sie auch 2-3 Tracks auf Italienisch, ansonsten der Rest hier auf natürlich klassisch Englisch gesungen. I Am Poet, das war anfangs vor 4 Jahren noch ein Soloprojekt des Mannheimers Maximilian Hohenstadt. Inzwischen ist I Am Poet zum richtigen Bandprojekt von 4 Jungs zusammengewachsen, die gerade eben mit Cypress eine Platte veröffentlicht haben. Dürfte ihr Debütalbum sein. Genau, vorher gab es eigentlich nur einige Singles. Hier kommen I Am Poet mit ihrem Track Faustology Number 1. Number 1. Das waren I Am Poet, eine Band aus Mannheim mit einem Track von ihrem Album Cypress. Nicht aus Mannheim, sondern aus der Vergangenheit kommt Günther Schickert. Der hat in den 70er Jahren ein paar Platten aufgenommen. Damals sehr umtriebig gewesen in der Krautrock-Szene. Und jetzt ist gerade wieder veröffentlicht worden. Das Album Kinder in der Wildnis, das damals, glaube ich, erschien 83 bei einem englischen Kassettenlabel. Und er ist immer noch aktiv, Günther Schickert, macht zurzeit Musik mit seiner alten, damaligen Band Ziguri, mit der er ist unterwegs. Aber hier, wie gesagt, ein Track aus dem Album Kinder in der Wildnis aus dem Jahre 83. Song heißt Rabe in der Nacht. So, vergessen den Track anzustellen, jetzt aber der richtige. Thank you. Das war gerade eben Adrian Corker, ein Musiker, den man auch aus dem oder von dem Duo Corker Conboy kennt. Hier solo als Adrian Corker einfach nur unterwegs. Von seinem Album Race hörten wir den Track Interdependence. Beim Sunday Service geht es nun weiter, endlich mit den Konzerttipps für die kommende Woche. Da habe ich nichts für euch, absolut nichts, keinen einzigen Tipp für die kommende Woche, aber für die übernächste Woche, weil nächste Woche ist ja der Jahresrückblick, da gibt es also keine Konzerttipps, deshalb hier jetzt mal für zwei Wochen eine kleine Vorschau. Und zwar ein Doppelkonzert am Mittwoch, den 8. Januar im Knust. Dort treten auf die Höchste Eisenbahn zusammen mit Desiree Kloikens. Erstmal hier ein Track von der Höchsten Eisenbahn, einer Art, sag ich mal, deutscher Supergroup mit diversen bekannten Musikern mit dabei. Von ihrem Album Schau in den Laufhase, hier ihr Track Aliens. Dann fange ich jetzt mal an. Es war nicht alles so schlecht. Da waren Menschen, die sich kümmerten, Menschen mit Urlaub. Der Bahnhof war voll von Leuten und die lächelten auf Tafeln, bekamen ihre Züge, um dann auf reservierten Plätzen einzuschlafen. Da war so viel Freude und alle waren so schön. Sie hatten Kinder und einen Ort, wo sie herkamen und einen neuen sich eingewöhnen. Und was wir, was wir haben wollen, es liegt vor uns. Und was wir, was wir haben wollen, das gehört uns nicht. Sprechen Sie weiter, Sie reden wie im Wahn. Wir wollen wissen, was passiert ist. Dann schauen Sie sich doch noch mal mein Video an. Der Bahnhof ist voll von Leuten und sie lächeln auf Tafeln. Sie bekommen ihre Züge, um dann auf reservierten Plätzen einzuschlafen. Da ist so viel Freude und alle sind so schön. Sie haben Kinder und einen Ort, wo sie herkommen. Und ein neuen zu sich ein. Und was wir haben wollen, das liegt vor uns. Und was wir haben wollen, das gehört uns nicht. Heute wär doch mal ein Tag, um zu sagen, was du liebst, um zu sagen, was du so ganz und gar nicht magst. Der Bahnhof ist voll von Leuten, die dich anstarren. Die wollen wissen, was du denkst und fangen an, dich Fragen zu fragen. Du bist voll Freude, du bist jung und schön. Was ist? Willst du Kinder haben? Willst du wissen, wo sie herkommen? Und willst du wissen, wo sie hingehen? Und was wir sagen wollen, das steht vor uns. Und was wir sagen wollen. Es fällt uns nicht ein. Das war die höchste Eisenbahn. Was für ein komischer Bandname, aber egal. Die Musik ist ja ganz okay. Aliens, der Track gerade eben von dem Album Schau in den Laufhase. Was für ein Albumtitel, aber egal. Die Mitglieder hier, unter anderem Moritz Krämer oder aber auch Francesco Wilking, den man von Tele kennt, machen anständige Musik und das machen sie live am Mittwoch, den 8. Januar im Knus. Dabei im Popprogramm ist Desiree Kleukens zu hören. Hier ihr Track Warm in meinem Herz. Du kannst ruhig ehrlich mit mir sein. Schenk ihn mir ein, den reinen Wein. Ich warte, bis die Sonne aufgeht. Und dann warte ich, bis es dunkel wird. Und dieser Tag zieht mich woanders hin. Und du bist da, wo ich nicht bin. Lass mir ein Herz und schreib alles auf, während ich alle Schritte rückwärts laufe. Es wird wieder warm in meinem Herz. Es wird wieder warm in meinem Herz. Es wird wieder warm in meinem Herz. Warm in meinem Herz. Sicher sein, ich lass dich nicht im Stich. Und wenn das jetzt so aussieht, und wenn das jetzt so aussieht, und wenn das jetzt so aussieht, auch nicht allein. Alles, was rund war, wird eckig. Und alles, was glatt ist, tut weh. Und alles, was da war, ist weit weg. Und alles, was da ist, ist weit weg. Und es tut weh. Ich hab bezahlt. Ich hab bezahlt. Du fühlst dich besser. Ich hab bezahlt. Es ist mein Stolz. Ich hab bezahlt. Ich steh vor deiner Tür und verjag die Wölfe mit meinem Messer. Ich hab auf dich gewartet. Alleine in der Nacht. Ich hab ein Feuer vor deiner Tür gemacht. Der Wolf ist sein Hund. Und alles, was krank war, wird wieder gesund. Du kannst ruhig ehrlich mit mir sein. Schenk ihn mir ein, den reinen Wein. Ich warte, bis die Sonne aufgeht. Und dann warte ich, bis es dunkel wird. Und dieser Tag zieht mich woanders hin. Und du bist da, wo ich nicht bin. Das war Desiree Kleukens. Die spielt zusammen mit der höchsten Eisenbahn beide Bands am Mittwoch, den 8. Januar im Knust. Dann noch ein Tipp für Samstag, den 11. Januar und zwar im Molotow. Das Molotow gibt es ja nicht mehr. Der Laden muss ja leider zumachen aufgrund der, würde ich sagen, Einsturzgefahr der Esso-Häuser. Trotzdem macht das Molotow weiter, versucht alle Shows, die gebucht worden sind, in anderen Läden unterzubringen. Ob es jetzt auch für diese Show schon eine Ersatzlocation gibt, weiß ich nicht. Da müsst ihr vielleicht nochmal in die Tagespresse gucken, auf jeden Fall. La Femme, eine Band aus Paris, sollten am Samstag, den 11.01. im Rahmen des Motor Booty Clubs im Molotow spielen. Die Band macht schönsten avantgardistischen Surf-Pop-Wave hier. Ihr Track, La Femme, der Titeltrack sozusagen von der Band. Das war der Track La Femme von der namigen Band aus Paris. Sie spielen live am 11.01. im Rahmen von Motor Booty im Molotow. Ob's, wo es dann stattfinden wird, checkt am besten mal die Molotow Homepage. Da sollten die aktuellen Informationen über die Konzerte, ob sie stattfinden, wo sie stattfinden oder ob sie ausfallen, dann zu finden sein. So viel zu den Konzerttipps hier für die nächsten beiden Wochen. Nächsten Montag, den 6. Januar, gibt's hier den Jahresrückblick. 3 Stunden lang das Beste, das musikalisch Beste aus dem Jahre 2013. 20.000, schön wär's. So, und ich mache weiter mit neuer Musik, und zwar mit Terry Lee Hale. Der hat mit The Long Draw vor kurzem seine neueste Platte veröffentlicht. Wir hören mal rein in dem Track The Sad Ballad of Malay Graves. Luck of charms, wonder why empty arms aren't full, and I know just can't hold on. Was so fun, blessed, but old disappointments hard to let go, and not a lot to do on weekends. Church bells ring, miserable cold. Can I? Yeah, never could. Won't. Or you find a new life. Try not to complain, and life happens, and you drift away. Just can't hold on. Cars crash outside all night. Her heart beats here still quiet. That don't change everything it brings. Summer, winter, autumn, and always into spring. But it's some part lucky I can still sing the wildwood flowers and know what it means. Long days, rock and roll, full speed. Sure you know, sure. Jackson Scott mit seinem Track Sandy. Jackson Scott, auch ein Musiker aus den USA, der ähnlich wie vorhin die Happy Jawbone Family Band Musik macht, irgendwie zwischen 60s Pop und Lo-Fi und das Ganze so ein bisschen erinnern lässt an die Elephant Six Recording Company, an Bands wie Olivia Tremor Control oder Neutral Milk Hotel. Jackson Scott hat mit Melbourne vor kurzem eine schöne Platte veröffentlicht, davon auch nochmal ein weiterer Track, That Awful Sound. To Ja, das war doch sehr sympathisch hier, Jackson Scott mit seinem Track That Awful Sound. So awful war der Sound gar nicht. Melbourne heißt das Album von Jackson Scott, ein Sänger aus den USA. Ebenfalls aus den USA kommt Owen, alias Mike Kim Seller. Kennt man von diversen Bands wie Captain Jazz, Old oder American Football oder wie gesagt auch Owen, seinem Soloprojekt mit Lamy de Purple gab es da gerade eine neue Platte. Davon hören wir den Track A Fever. Fever in me, and I'm burning up. 102, 103, cold sweats I'm in need of. My way back to the beginning.